Erster, ich werde wegen Zion nicht schweigen. Ich werde wegen Jerusalem nicht ruhen. Das tue ich, bis ihr Recht wie Licht kommt. Ihre Rettung wird wie eine Fackel leuchten. Zweiter, die Völker werden deine Gerechtigkeit sehen. Alle Könige werden deine Herrlichkeit sehen. Man wird dir einen neuen Namen geben. Jahwe selbst wird diesen Namen bestimmen. Dritter, du wirst eine schöne Krone in Jahwes Hand sein. Du wirst ein königlicher Schmuck in der Hand deines Gottes sein. Vierter, Mann wird dich nicht mehr Verlassene nennen. Dein Land wird man nicht mehr Wüstenei nennen. Man wird dich meine Freude an ihr nennen. Dein Land wird Verheiratete heißen. Denn Jahwe freut sich über dich. Dein Land wird wieder wie verheiratet sein. Fünfter, ein junger Mann heiratet eine junge Frau. So werden sich deine Kinder mit dir verbinden. Dein Gott wird sich über dich freuen. Er freut sich wie ein Bräutigam über seine Braut. Sechster, ich habe Wächter auf deine Mauern gestellt, Jerusalem. Sie sollen den ganzen Tag und die ganze Nacht nicht schweigen. Ihr sollt Jahwe erinnern. Ruht nicht. Siebter, gibt Jahwe keine Ruhe. Das tut ihr, bis er Jerusalem wieder aufbaut. Er wird es zu einem Ort des Lobes auf der Erde machen. Achter, Jahwe hat mit seiner starken Hand geschworen, ich werde dein Getreide nicht mehr deinen Feinden geben. Fremde sollen deinen Wein nicht trinken. Du hast hart dafür gearbeitet. Neunter, die Leute, die ernten, sollen das Getreide essen. Sie sollen Jahwe dafür loben. Die Leute, die den Wein bringen, sollen ihn in meinen heiligen Höfen trinken. Zehnter, geht durch die Tore. Macht den Weg für das Volk bereit. Macht den Weg frei. Nehmt alle Steine vom Weg. Stellt ein Zeichen für die Völker auf. Elfter, Jahwe lässt es bis ans Ende der Welt sagen, sagt zu Zion, deine Rettung kommt. Sein Lohn kommt mit ihm. Seine Belohnung ist schon da. Zwölfter, Mann wird sie das heilige Volk nennen. Man wird sie die von Jahwe Geretteten nennen. Dich, Zion, wird man die Ausgewählte nennen. Man wird dich Stadt, die nicht verlassen wurde, nennen.